trafen sich zwischen zwei Straßenbahnen, Linie 11 und Linie 10. Es regnete in Neonfarben, der Schaffner sank, sie blieben stehen und küssten sich und sagten ihre Namen. Die waren kurz wie Warenzeichen. Ein roter Schal verglomm im Nebel, der Schaffner sank und stellte Weichen. Sie waren jung und verstanden das meiste und mieteten zwei Zimmer mit Bad, einer Veranda aus buntem Glas und einer Garage in der Stadt. Und wollten ein Kind, doch es wurde ein Auto mit Radio und Schiebedach. Das verbrauchte sein ganzes Gehalt als Angestellter einer Versicherungsanstalt. Und da ging sie zu ihrem früheren Chef, einem reichen Mann mit guten Manieren. Kreislauf gestört, ein Sportwagen-Fan, diesen Herrn tat sie verführen. Und bekam noch ein Auto für sie mit Radio und Schiebedach. Das verbrauchte ihr ganzes Gehalt für 30 Nächte im Voraus bezahlt. Sie trennten sich zwischen zwei Straßenbahnen, Linie 11 und Linie 10. Es regnete in Neonfarben, der Schaffner sank nur aus Versehen. Thank you.